Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Hausierer. Nach einem viel zu warmen Herbst fühlt sich der Winter doppelt unangenehm an. Vor allem, wenn man gezwungen wird, im Freien zu arbeiten. Beschattungsaufträge sind dabei besonders unangenehm, lassen sich aber nicht jahreszeitlich einschränken. Ich war froh, dass mich Herr Greub in seiner geheizten Wohnung empfing, bis ich feststellte, dass die Wohnung keineswegs geheizt war. Die Heizung stelle ich immer nur aufs Minimum ein. Das ist besser für den Körper. Kälte härtet ab. Ich persönlich ziehe Wärme vor. Zur Abhärtung trinke ich Whisky. Whisky habe ich nicht, aber ich kann Ihnen einen Eierlikör offerieren. Danke, danke, aber sowas trinke ich nur einmal im Leben. Und dieses eine Mal habe ich bereits hinter mir. Auch gut. Ich habe nämlich meine Zweifel, dass jemand, der tagsüber trinkt, seriös arbeiten kann. Ich habe nie vor dem Feierabend getrunken. Auch nicht nach meiner Pensionierung. Der Mensch muss sich Disziplin auferlegen. Vielleicht können wir jetzt zum geschäftlichen Teil unseres Gesprächs kommen. Mir frieren langsam die Zehen ab. Ich kann Ihnen einen Essigwickel machen. Danke, aber so etwas esse ich nicht. Der Essigwickel ist für Ihre Füße. Auch meine Füße essen so etwas nicht. Wenn Sie in exakt 20 Sekunden noch immer nicht erwähnt haben, weshalb Sie mich herbestellten, dann werde ich die Heizung höher drehen. Bitte nicht. Zu viel Wärme. Mach mich krank. 10 Sekunden. Ich möchte, dass Sie einen gemeinen Betrüger überführen. Das klingt vielversprechend. Wie hat er Sie betrogen? Ein Hausierer. Er nutzt schamlos die Ängste der Bevölkerung aus. Das tun Politik auch, aber niemand engagiert deshalb einen Privatdetektiv. Hier. Tamiflu. Hilft das gegen die Flohgrippe? Eine sehr gut gemachte Imitation. Ich weiß nicht. Grippe schreibt man mit 2 P und Influenza mit Z. Tja, wer schaut schon so genau hin, wenn jemand an der Tür steht und ein Produkt anpreist? Der Hausierer verkauft gefälschte Tamiflu-Packungen gegen die Vogelgrippe. So ist es. Für 200 Franken die Packung. Und es gibt tatsächlich Idioten, die darauf hereinfallen. Ich bin kein Idiot. Wie viele Packungen haben Sie gekauft? 3 Packungen für 550 Franken. Ich habe 50 Franken Rabatt herausgeholt. Bewundernswert. Und was ist in den Kapseln drin? Backpulver. Ein Apotheker hat mir das bestätigt. Weshalb zeigen Sie den Hausierer nicht an? Ich möchte mein Geld zurück, das ist alles. Und ich soll in der Stadt nach dem Hausierer suchen? Sie waren zu zweit. Ein junger Mann und eine junge Frau. Der Frau bin ich gestern wieder begegnet. Sie füllt in einem Supermarkt die Regale auf. Haben Sie sie angesprochen? Nein, ich will mit den beiden nichts zu tun haben. Ich will lediglich mein Geld zurück. Ich verlange mindestens 500 am Tag plus Spesen. Das lohnt sich für Sie nicht. Es sei denn, Sie haben mehr Packungen gekauft als nur 3. Ja, ich dachte, ich könnte einige der Packungen weiterverkaufen. Die Leute sind ja wild danach. Wie viele Packungen haben Sie gekauft? 25. Und wie viel Rabatt haben Sie herausgeholt? Keinen. Ich habe 5.000 Franken bezahlt für Backpulver. Ich könnte den beiden den Hals umdrehen. Und die Frau, die würde ich die... Sie bleiben besser zu Hause und öffnen niemandem. Sonst kaufen Sie doch eine Rheumadecke für 10.000 Franken. Sie übernehmen den Fall? Wenn ich Ihnen die 5.000 zurückbringe, gehört 1.000er mir. Einverstanden. Besitzen Sie ein Fotohandy? Das ist in meinem Beruf unerlässlich. Wenn Sie die beiden foltern, könnten Sie ein paar Fotos machen, die ich mir dann ansehen kann? Ja? Er gab mir eine der gefälschten Packungen und ich erzählte ihm, dass ich sanftere Methoden kenne, um solche Fälle zu lösen. Er nickte enttäuscht und gab mir die Adresse des Supermarktes und eine Beschreibung der jungen Frau. Ich entdeckte sie zwischen den Regalen und ahnte sofort, weshalb mein Klient keine Augen für die gefälschte Verpackung gehabt hatte. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe damit aufgehört. Jetzt will ich nichts mehr davon wissen. Sie geben zu, dass Sie zusammen mit einem jungen Mann gefälschte Tamiflu-Packungen verkauft haben. Nur einen Nachmittag lang. Dann bekam ich ein schlechtes Gewissen. All die alten Leute, die aus lauter Angst die Fälschungen kauften. Mir wurde richtig schlecht. Geben Sie mir die Adresse des jungen Mannes und ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihre Ruhe haben. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Aber ich weiß, wo er heute unterwegs ist. Er hat Routen, die er machen muss. Jeden Tag eine andere. Er hat mich in einem Kaufhaus angequatscht, als ich mir ein paar Designerteile anschaute. Leichtes Geld könne ich verdienen. Ich dachte natürlich zuerst, er will mit mir in die Kiste. Hat mir dann aber erzählt, dass er Haustürverkäufe macht und dass die besser gehen mit einem schönen Ding an seiner Seite. Hat er so gesagt. Schönes Ding. Egal, dachte ich, ein wenig Geld schadet nie. Wie viel haben Sie verdient? Er sagte, dass er 20 Franken pro verkaufte Packung erhält und davon hat er mir 5 Franken gegeben. Nicht gerade eine fürstliche Entlöhnung. Na, das dachte ich zuerst auch. Aber wir hatten in kürzester Zeit 200 Packungen verkauft. Hey, Tausender. Dafür muss ich hier eine Woche Gestelle auffüllen. Sagt er Ihnen, für wen er arbeitet? Keine Ahnung. Ich habe ihm am Abend gesagt, dass ich keine Lust mehr hätte. Er sagte nur, okay, zahlte mich aus und weg war er. Sie war nicht sonderlich begeistert, als ich erzählte, dass mein Klient sein Geld zurückhaben wollte. Schließlich reichte sie mir aber 1000 Franken, was ihrem Anteil entsprach. Ich ging in jene Straße, die an diesem Nachmittag zur Route des Hausierers gehörte. Eine Stunde lang fror ich erbärmlich. Von einem Hausierer war nichts zu sehen. Dafür kam ein anderer Mann auf mich zu. Sind Sie ein Fahnder oder so etwas Ähnliches? Keineswegs. Ich teste eine neue Unterhose, die auch bei minus 10 Grad für wohliges Empfinden sorgen soll. Ach, das ist schade. Ich hätte nämlich einen Auftrag für einen Detektiv. Tatsächlich. Soll ich für Sie eine Frau suchen? Nein, nein, ich bin gerne Junggeselle. Die einzige Frau, die mir etwas bedeutet, ist meine Mutter. Dann gehen Sie jetzt zu Ihrer Mutter und lassen den ollen Meloni weiterfrieren. Ich habe den Verdacht, dass meine Mutter mich vergiften will. Das erstaunt mich nicht. Wahrscheinlich ist das die einzige Methode, Sie aus dem Haus zu kriegen. Seit ein paar Wochen fühle ich mich schlaff, müde und mir ist oft schlecht. Ich habe gelesen, dass eine langsame Arsenvergiftung ähnliche Symptome hervorrufen kann. Und ich habe gelesen, dass Muttersöhnchen von Natur aus schlaffe Säcke sind. Das bin ich nicht. Ich habe früher sogar geboxt. Könnten Sie nicht meine Mutter beschatten? Ich meine, irgendwann muss sie ja das Gift ins Essen mischen. Sie könnten eine Videokamera installieren. Das habe ich versucht. Aber meine Mutter hat es bemerkt und eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet. Sie sollten einmal richtig mit Ihrer Mutter reden oder einen Arzt aufsuchen. Vielleicht sind Sie ganz normal krank. Die Vogelgrippe ist es nicht. Mein Arzt konnte nichts finden. Arsen lässt sich im Haar nachweisen. Ich habe deshalb eine Haarprobe analysieren lassen, aber das dauert 3 bis 4 Wochen und bis dann bin ich vielleicht schon tot. Der Mann ließ nicht locker und schließlich willigte ich ein, zumindest einmal mit seiner Mutter zu reden. Als der Hausierer nach einer Stunde immer noch nicht aufgetaucht war, fuhr ich zurück in mein Büro. Dort erhielt ich einen Anruf meines Klienten. Das haben Sie wunderbar gemacht, Maloney. 1000 Franken sind immerhin etwas. Die junge Frau bereut ihre Tat. Wir sollten sie in Ruhe lassen. Ich verzeihe ihr jetzt, dass sie diesen Kerl unschädlich gemacht haben. Was soll ich gemacht haben? Es kam gerade im Radio. Er ist in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Das war eine erstklassige Arbeit, Maloney. Wie viel Geld haben Sie sichergestellt? Ich war das nicht. Klar, Sie dürfen darüber nicht reden. Nicht am Telefon. Ist großartig. Hat er gelitten? Darf ich mir die Fotos ansehen? Es gelang mir nicht, ihm klarzumachen, dass nicht ich den Hausierer getötet hatte. Als ich später den Fernseher einschaltete, berichtete ein Lokalsender über die Tat. Eine Polizistin hielt eine Packung des gefälschten Medikamentes in die Kamera und ein stadtbekanntes Kreuzworträtsel verlas eine Erklärung, die aber niemand hörte, weil das Mikrofon nicht eingeschaltet war. Am nächsten Morgen versuchte ich vergeblich, meinen Klienten anzurufen. Eigentlich war der Fall für mich erledigt, denn es war kaum anzunehmen, dass die Polizei das ergaunerte Geld herausrückte, ehe der Fall abgeschlossen war. Ich erkundigte mich deshalb nach dem Stand der Ermittlungen. Üble Sache, Maloney. Dieser Mann hat die Unsicherheit in der Bevölkerung schamlos ausgenutzt und hunderte von gefälschten Medikamenten verkauft. Dieses Tamilenflu ist heiß begehrt. Die Tamilen haben nichts mit der Grippe zu tun. Ich weiß, Maloney, die Vögel sind schuld. Ich habe ein Buch gelesen. Über Polizisten und andere schräge Vögel. Die Menschen leben zu nah bei den Tieren. Zuerst stecken sich die Vögel an, dann springt der Erreger von den Vögeln zu den Menschen über und dann von Mensch zu Mensch. Und am Schluss sind wir alle krank. Deshalb sollte man Vögeln aus dem Weg gehen. Ein Kollege hat im Internet einen vogelsicheren Schutzanzug bestellt. Und die Polizei hat bei einem Hausierer zusätzlich 10 Tonnen Backpulver gekauft. Die wichtigsten Beamten der Stadt haben bereits eine Packung des Originalmedikaments erhalten. Wenn die Vogelgrippe kommt, muss die Polizei für Ruhe und Ordnung sorgen. Wir lassen uns auch jedes Jahr gegen Grippe impfen. Und Sie, Maloney? Ich lasse mich jedes Jahr gegen Polizisten impfen, aber der Impfstoff taugt nicht viel. Haben Sie Hinweise auf den Mörder? Weshalb interessiert Sie das? Einer meiner Klienten wurde von dem Mann geschädigt. Er soll sich bei uns melden. Wir haben in der Wohnung des Toten kein Geld sichergestellt, aber wir vermuten, dass ihm einer der Betrogenen gefolgt ist und ihn ermordet hat. Leider wissen wir noch nicht, wo er vor seiner Ermordung unterwegs war. Er zeigte auf einen Stapel Papier, der die Namen von Geschädigten enthielt. Offenbar hatte es sich um ein sehr lukratives Geschäft gehandelt. Ich fuhr zum Supermarkt. Die junge Frau sah bleich aus und um ihre Augen waren dunkle Ringe. Ich habe kein Auge zugetan. Glauben Sie, dass ich auch in Gefahr bin? Das kann ich zwar nicht ausschließen, aber ich bezweifle es. Wenn ich mir vorstelle, dass ich weitergemacht hätte. Man ist so blöd, wegen ein paar Franken. Was hat er jetzt davon? Sie haben wirklich keine Ahnung, für wen er gearbeitet hat. Ich glaube, es war eine Frau. Hat er eine Frau erwähnt? Einmal nur. Als er versuchte, sie anzurufen und sie nicht abnahm, da sagte er, wo bleibt sie nur? Das war alles. Aber vielleicht rief er auch jemand anderen an. Wissen Sie was? Sie werden es mir gleich sagen. Ich werde ein Patenkind unterstützen. Das ist besser, als ständig neue Kleider zu kaufen. Das klingt gut. Ich habe gestern nicht die ganze Wahrheit gesagt. Wir haben nämlich viel mehr verkauft und ich habe auch nicht 5 Franken, sondern 10 erhalten pro Packung. Sie haben mich angelogen. Es ist sicherlich auch in Ihrem Interesse, wenn ich das Geld einem armen kleinen Patenkind zukommen lasse, oder? Ich knurrte etwas Unverständliches und verabschiedete mich. Patenkinder sind zwar eine schöne Sache, aber unser eins muss sich einfach auch ernähren, was ich umgehend tat. Als ich erneut in jene Straße fuhr, in der der Hausierer vor seiner Ermordung auf Tour war, stieß ich auf ganz viele Menschen, die alle behaupteten, klug genug gewesen zu sein, um nichts zu kaufen. Und ich stieß auf eine nette, alte Dame. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich muss doch sehr bitten, ich verkaufe keine Grippemedikamente. Es ist mir egal, was Sie verkaufen. Betrüger wie Sie kommen mir nicht ins Haus. Sind Sie etwa einer dieser Messerschleifer, die für Unsummen ein paar alte Messer schärfen? Ich schärfe keine Messer, aber ich schärfe täglich meinen Verstand. Das sieht Ihnen ähnlich. Wahrscheinlich sind Sie einer dieser Arbeitslosen, die sich auf unsere Kosten weiterbildet. Dieser Mann ist nicht arbeitslos. Er arbeitet für mich. Für dich ist ja noch schöner. Weg hier, alle beide. Du willst, dass ich das Haus verlasse? Du bist mir ein schöner Sohn. Ich war heute beim Ohrenarzt. Oje. Was ist daran so schlimm? Ihre Mutter hört ausgezeichnet. Was hat der Arzt gesagt? Er hat gesagt, dass mit meinem Hörgerät etwas nicht stimmt. Oje. Jemand hat eine Wanze in mein Hörgerät eingebaut. Eine Wanze. Schrei doch nicht so, Mutter. Die ganze Nachbarschaft erfährt es sonst. Die sollen ruhig wissen, was für einen Sohn ich habe. Ein Sohn, der mich belauscht. Aber ich dachte, dass du mich vergiften willst, Mutter. Vergiften? Ich? Dich? Ihr Sohn fühlt sich schlapp und elend. Sie sollten ihm ein Buch kaufen, in dem drinsteht, weshalb Söhne nicht zu lange bei ihrer Mutter leben sollten. Er ist zu mir zurückgekehrt, als ich mich von meinem 4. Mann scheiden ließ. Ich wollte ihr helfen, wieder Tritt zu fassen. Seit wann fühlst du dich elend? Seit 3 Wochen. Richtig elend. Dann werde ich aufhören, dir Tigerkrallenextrakt ins Essen zu mischen. Tigerkrallenextrakt? Damit du endlich einmal wie ein richtiger Mann Lust auf eine Frau bekommst und dir nicht mehr dauernd Tierfilme am Fernsehen anschaust. Ich will aber keine andere Frau als dich, Mutter. Dann such dir einen Mann. Einen Mann? Und du hättest nichts dagegen? Mutter, Hauptsache, du ziehst endlich aus. Mutter, erlaub mir, einen Mann zu suchen. Ist das nicht toll? Er klatschte in die Hände und erklärte seiner Mutter, dass er schon immer heimlich im Fernsehen für einen jungen Darsteller geschwärmt hatte, der Tierfilme moderierte. Ich fuhr zu meinem Klienten, dem er mürrisch öffnete und mich noch mürrischer einließ. Sie sind ein Versager. Sie haben den Hausierer nicht umgebracht. Und mein Geld haben Sie auch nicht sichergestellt. Ich könnte in Ihrem Auftrag nach dem Mörder suchen. In meinem Auftrag sind Sie noch mein Trost, hm? Ich bin froh, dass der Kerl tot ist. Aber wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, bitte schön, suchen Sie nach dem Mörder. Wie geht es der jungen Frau? Trauert sie wenigstens und heult den ganzen Tag? Können Sie mir ein Foto machen? Die junge Frau war nur zufällig an seiner Seite und nur einen Nachmittag lang. Zufällig? Ja. Die beiden haben rumgeknutscht. Ich habe es gesehen draußen auf der anderen Straßenseite. Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe doch gesagt, dass Sie beide in die Mangel nehmen sollen. Sie aber sind eine Memme. Ich werde gleich dafür sorgen, dass Ihre Versicherung Sie in Zukunft als großes Risiko einstuft. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Diese Demütigung von zwei jungen Schnöseln derart übers Ohr gehauen zu werden. Das ist mir in meinem ganzen Leben nie passiert. Ich glaube, jetzt werde ich tatsächlich alt. Ich meine, alt bin ich schon lange, aber jetzt richtig. Sie verstehen? Ich nickte und fragte ihn erneut, ob ich nicht in seinem Auftrag nach dem Mörder suchen solle, doch er wollte davon nichts wissen. In meinem Büro überlegte ich mir, ob ich mir diesen Fall weiter antun sollte. Der Gedanke, mich noch einmal mit der schönen Frau im Supermarkt auseinanderzusetzen, war allerdings verlockend genug. Im Supermarkt erfuhr ich, dass die schöne Frau Richard nur an zwei Nachmittagen arbeitete. Als ich zu ihrer Wohnung fuhr, erzählte mir ein Nachbar vom schnittigen neuen Sportwagen, den sich die junge Frau leistete. Bei der Polizei leistete man sich nur eines, einen geruhsamen Arbeitstag. Wir sind dabei, alle Käufer der gefälschten Medikamente erkennungsdienstlich zu erfassen. Das hat einen psychologischen Effekt, Paloli. Der Täter fühlt sich in die Enge getrieben und gesteht. Ich habe ein Buch gelesen. Das überrascht mich nicht. Olivenöl ist gut für das Herz. Und was hat das mit dem Mord an dem Hausierer zu tun? In der Wohnung des Mannes fanden wir auch Olivenöl in großen Mengen. Vielleicht hat er das ebenfalls als Heilmittel an arglose Rentner verkauft. Ist das Olivenöl wenigstens echt? Wir haben es in unserer Kantine getestet. Es schmeckt zwar nicht wie Olivenöl, aber niemandem wurde schlecht. Eine genaue Analyse können wir uns leider nicht leisten, aber das Olivenöl ist möglicherweise eine heiße Spur. Und deshalb lesen Sie jetzt Bücher über Olivenöl. Das ist faszinierend, Mallory. Man muss sich täglich, ja stündlich mit einem Fall befassen. Wenn zum Beispiel ein Lehrer ermordet wird, dann kann es helfen, alte Schulzeugnisse anzuschauen. Dann kann es helfen, Lösungsheft. So bleibt man immer mit dem Fall verbunden. Wissen Sie mittlerweile, für wen der Hausierer gearbeitet hat und wer ihn mit den gefälschten Medikamenten belieferte? Im Internet kann man alles bestellen, Maloney. Echte und falsche Medikamente. Die Verpackung war stümperhaft gemacht. Das sieht nicht nach einer kriminellen Vereinigung aus. Wir gehen davon aus, dass der Hausierer auf eigene Rechnung arbeitete. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Jeder versucht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften. Wahrscheinlich dient den Leuten die hiesige Polizei als Vorbild. Wir arbeiten effizient, Maloney. Deshalb haben wir zwischendurch Zeit für unsere Hobbys. Ein ganzheitlicher Polizist jagt nicht nur Mörder. Er zählte seltsame Hobbys auf, die er und seine Kollegen ausübten. Ich hatte nur ein Hobby, ohne Auftrag nach einem Mörder zu suchen. Am Abend war Frau Richard in ihrer Wohnung und ich setzte mich auf das rote Designersofa und sie zeigte auf einen riesigen Plasmafernseher. Ich schaue eigentlich nicht. Gefällt mir. Sie haben mich mehr als einmal angelogen. Ich mag das nicht. Ich lüge doch nicht. Gut, ich habe vielleicht ein wenig geflunkert, als ich sagte, wie viel ich mit den Medikamenten verdient habe. Aber flunkern nicht alle Schweizer, wenn sie gefragt werden, wie viel sie verdienen? Der Hausierer hat sie nicht einfach angesprochen, er war ihr Freund. Na und? Das ist meine Privatsache. Ich leide sehr unter dem Verlust. Das sehe ich. Woher wollen Sie wissen, wie es tief in mir drin aussieht? Weniger tief drin sehen Sie vermutlich besser aus. Ich gefalle Ihnen. Aber sicher. In einer perfekten Welt würden Sie mich verführen und danach mit einem Plasmafernseher erschlagen. In dieser nicht perfekten Welt aber kommen wir beide möglicherweise ungeschoren davon. Ich bin eine unschuldige junge Frau, die einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, es war genau umgekehrt. Sie haben Ihren Freund dazu überredet, bei dem Geschäft mitzumachen. Und er war es vermutlich auch, der wieder aussteigen wollte. Sie sind ganz schön clever für jemand, der im Supermarkt Gestelle auffüllt. Das ist ein Job wie jeder andere. Und eine perfekte Tarnung. Glauben Sie wirklich, dass ich einen Grund habe, mich zu tarnen? Ich glaube, dass Sie ein Doppelleben führen. Wie interessant. Ich kann mir keine so schönen Dinge leisten. Ja, ich auch nicht. Aber die jungen Männer bei der Kreditvergabe sind so leicht zu beeindrucken. Sie haben das alles auf Pump gekauft. Nicht wirklich. Sie sind doch ein intelligenter Mann. Und vermutlich haben Sie auch schon gelesen, dass es um die Sozialwerke nicht so gut bestellt ist. Weshalb tun Sie nicht etwas für Ihre Vorsorge? Ich soll für Sie arbeiten. Nicht für mich, aber ich könnte Sie vermitteln. Und was soll ich verkaufen? Medikamente. Nach dem, was geschehen ist, kauft kein Mensch mehr gefälschte Grippemittel. Ich bin sicher, dass Sie das neue Produkt wunderbar verkaufen werden. Hier. Viagro. Die leichte Namensänderung bewirkt Wunder. Juristisch gesehen ist es keine Fälschung mehr. Juristisch gesehen wandern wir alle früher oder später in den Knast. Das Risiko ist gering, glauben Sie mir. Kann ich darüber schlafen? Sie können. Aber nicht in meinem Bett. Das würde meinen Entscheid aber beschleunigen. Wir wollen doch nichts überstürzen. Aber ich gebe gerne zu, dass ich Sie attraktiv finde. Ihr Lächeln war umwerfend. Sie spielte ihre verschiedenen Rollen absolut perfekt. Ich war aber auch nicht übel. Denn offenbar glaubte sie tatsächlich, dass ich mir nebenbei etwas verdienen wollte. Sie gab mir eine Telefonnummer. Und am nächsten Morgen lauschte ich an einer Bürotür und hörte einer Frau zu, die gerade einen ihrer Angestellten zurechtwies. Jemanden wie Sie kann ich nicht gebrauchen. 20 Packungen in einer Woche, das ist lachhaft. Aber ich brauche das Geld. Meine Mutter will, dass ich bis Ende Monat ausgezogen bin. Sie sind eine vollkommene Verkaufsmiete. Hatten Sie vielleicht wieder einen Spezialauftrag für mich? Das habe ich doch gut gemacht, oder? Sie haben Spuren hinterlassen. Früher oder später wird die Polizei Sie verhaften. Sie werden mich vor der Polizei beschützen, oder? Aber sicher. Das ist gut. Als ich ein Geräusch im Treppenhaus hörte, ging ich langsam wieder nach unten. Ich hatte genug gehört. Ich folgte dem jungen Mann bis zu seiner Mutter. Dort wartete bereits die Polizei auf ihn. Im Namen der Vogelgrippe, Sie sind verhaftet. Alles, was Sie jetzt noch verwenden, kann gegen Sie gesagt werden. Umgekehrt. Sie halten sich aus, Maloney. Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten. Dieser Mann hat den Hausierer getötet. Du hast einen Mann ermordet? Würde dir das gefallen, Mutti? Legen Sie ein umfassendes Geständnis ab. Auf der Stelle. Der Mann lieferte den Gewinn nicht ab. Er war ein Betrüger. Er musste bestraft werden. Frau Kernen hat mich auserkoren, den Auftrag auszuführen. Als Verkäufer tauge ich nämlich nicht viel. Das reicht. Ich werde Sie der Staatsanwaltschaft zuführen. Auf der Stelle. Sie sollten ein wenig zuwarten. Ich glaube nämlich nicht, dass er der Mörder ist. Mein Sohn ist unschuldig? Was für ein Wechselbad der Gefühle. Sie hat gesagt, ich soll die Wohnung durchsuchen und sein Handy mitnehmen. Und weshalb erzählen Sie uns, dass Sie den Mord begangen haben? Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ein Fernseher und viele Tiersendungen und ein paar gut aussehende Männer. Ich glaube, das Gefängnis wäre kein schlechter Platz für mich. Du hast einen kompletten Dachschaden. Von mir hat er das nicht. Aber sein Vater war auch seltsam. Er hat sich für Sonnenblumen interessiert. Männer, die sich für Sonnenblumen interessieren, sind nicht normal. Vielleicht war der Mann ein ganzheitlicher Polizist, der sich mit einem Fall befasste, bei dem am Tatort Sonnenblumenkernen gefunden gewesen worden waren. Was erzählt er da? Sind heutzutage alle Männer übergeschnappt? Es dauerte lange, bis ich den Polizisten davon überzeugen konnte, seinen Feierabend noch ein wenig aufzuschieben. So Zuerst fuhren wir in das Büro von Frau Kernen, doch dort stießen wir nur auf eine verriegelte Tür und dahinter befand sich ein trostloser Schreibtisch und zwei Stühle. Bei Frau Richard stießen wir auf eine Frau, die gerade dabei war, eine komplette Wohnungseinrichtung zu zerstören. Oh, dieses Luder, dieses gemeine Ding. Haut einfach ab mit all dem Geld. Im Namen aller gehen, Erika. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Oh, was soll das? Was machen Sie hier? Gehören Sie etwa zu dem Flittchen? Sie hat mich hintergangen, hat das Geld beiseite geschafft. Wir sind hier, weil wir den Mord an dem Hausierer aufklären möchten. Frau Richard hat für Sie gearbeitet. Sie hat mir Hausierer besorgt. Sie war gut. Hat ein Gespür für Männer, die für Geld sehr weit gehen. Und wer hat den Hausierer ermordet? Na, wer wohl? Sie war es. Die beiden hatten Streit. Es kam zu einem Handgemenge. Ich glaube nicht, dass sie ihn töten wollte. Aber egal. Ich musste dafür sorgen, dass man in der Wohnung nichts fand, das zu mir führte. Deshalb haben Sie dem Muttersöhnchen Wiegand den Auftrag gegeben, sich in der Wohnung des Toten umzusehen. Sie hat gesagt, dass er mich hintergehen wollte. Dabei war sie diejenige, die mich hereingelegt hat. Sie werden sich ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie der Polizei Hinweise liefern werde. Sie wollte mich und Wiegand hinter Gitter bringen. Und jetzt ist sie weg. Abgehauen. Ich fasse zusammen. Sie haben illegal die Vogelgrippe kopiert und damit einen Hausierer angesteckt, der gefälschte Tabletten verkaufte, und mit dem Geld hat sich Frau Richard aus dem Staub gemacht. Sie schüttelte nur resigniert den Kopf. Die Fahndung nach Frau Richard wurde umgehend eingeleitet, blieb jedoch erfolglos. Manchmal, wenn in meinem Büro das Telefon klingelt und am anderen Ende nur Wellenrauschen zu hören ist, stell ich mir die schöne junge Frau an einem Strand vor. Doch meistens melden sich andere junge Frauen und möchten mir eine neue Versicherung andrehen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Hausierer.